Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 18 von Gabelbissen. Ich habe mir gedacht, in der heutigen Folge könnte ich euch doch wieder einmal mit einer wunderbaren, süßen Köstlichkeit verführen. Und zwar wird uns die heutige kulinarische Reise in das Bundesland Salzburg bringen. Und ganz genau zu sein, in die Stadt Salzburg selbst, sprich die Landeshauptstadt dieses wunderschönen Bundeslands. Tja, und welche Süßigkeit ist dort wohl am berühmtesten? Ja, spontan mag vielen vielleicht die wunderbare Salzburger Mozartkugel einfallen, aber die ist es heute nicht. Heute möchte ich mit euch über die Salzburger Nockerl sprechen. Diese Nockerl sind auf der einen Seite, wie soll man sagen, leicht, aber irgendwie auch ziemlich schwer. Wieso und warum, das erkläre ich euch später. Kommen wir zum nächsten Mal zum Geschichtlichen. Die Salzburger Nockerl, die gibt's eigentlich schon sehr, sehr lange. Wenn man so zurücksieht, gibt es so circa ab Ende des 16. Jahrhunderts. Und zwar wurden diese einem gewissen Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Reitenau gewidmet. Und zwar von einer gewissen Salome Alt. Denn mit dieser hatte der Erzbischof eine gewisse Liaison. Und aus dieser Liaison, so sagt man, gingen sogar 15 Kinder heraus. Und obwohl dieser Erzbischof eigentlich ein mächtiger Mann in der Kirche war, war es ihm nicht möglich, diese Beziehung mehr oder weniger zu legalisieren. Doch aufgrund seiner Macht und seines vielen Geldes hat er Salome Alt ein Geschenk gemacht, und zwar das, was wir heute als Schloss Mirabell kennen. Also ich muss sagen, das ist ja durchaus eine nette Mitgift, die man so bekommt. So ein ganzes Schloss, das ja, finde ich schon sehr nett. Ja, und wieso hat er ihr denn das vermacht? Und zwar, weil Salome Alt ihm, wie bereits erwähnt, die Salzburger Nockerl gewidmet hat. Diese Geschichte jedoch hat auch einige Kritiker zu der Idee gebracht, das Ganze noch einmal zu überprüfen und zu recherchieren, denn eigentlich wäre es ja nicht möglich, dieses Gericht zur damaligen Zeit, sprich Ende des 16. Jahrhunderts, in einem Backofen zu machen. Denn diese wurden damals noch ganz normal mit Feuer beheizt und man konnte die temperaturmäßig alles andere als regulieren. Diese Erfindung gab es erst so circa Mitte oder Anfang des 19. Jahrhunderts. Erst dann konnte man einen Backofen mit Temperatur regulieren. Davor war das unmöglich. Tja, aber den Kritikern sei gesagt, die eigentliche ursprüngliche Form der Salzburger Nockerl wurde nicht im Backofen gemacht, sondern in der Pfanne. Und die Pfannenvariante ist nebenbei gemerkt noch ein bisschen schwieriger als die im Backofen. Ja, und warum jetzt eigentlich Salzburger Nockerl? Woher kommt der Name? Was soll das Ganze symbolisieren? Gut, auf der einen Seite könnte man sagen Salzburger Nockerl, weil es eben im Bundesland bzw. in der Stadt Salzburg erfunden wurde. Ja, ist natürlich richtig, aber es hat auch eine andere Bedeutung. Denn typischerweise bestehen Salzburger Nockerl immer aus drei größeren Nocken. Und diese drei Nocken sollen die drei Stadtberge von Salzburg symbolisieren. Da hätten wir auf der einen Seite den berühmten Mönchsberg, den Kapuzinerberg und den Geisberg. Für mich persönlich ist diese Erklärung eigentlich die schönste und auch eindeutigste, weil diese drei Berge gibt es bei Salzburg Stadt. Und ja, irgendwie könnte man sagen, diese drei Nockel symbolisieren das auch wunderbar. Natürlich, so habe ich auch schon öfters gelesen, sagt man, sollen diese drei Nockerl symbolisch für die generelle Bergwelt im Land Salzburg stehen. Alpen wären dort genug vorhanden, auch das wäre eine plausible Erklärung. Ich habe vorher erwähnt, dass es irgendwie ein leichtes Gericht, aber auch ziemlich schwieriges Gericht ist. In der Pfanne sowieso. Ich muss ehrlich gestehen, in der Pfanne habe ich selbst noch nie probiert, aber ich werde euch trotzdem das eigentliche Originalrezept aus der Pfanne vorstellen. Anfangs habe ich ja erwähnt, dass es auf der einen Seite ein leichtes Gericht ist, aber auch irgendwie, naja, müssen wir sagen, ein schwierigeres. Doch wieso und warum? Leicht ist es, weil die Zusammensetzung des Teigs alles andere als kompliziert ist. Man benötigt nicht allzu viele Zutaten und man hat ihn euch relativ schnell gemacht. Aber was ist denn jetzt das Schwierige daran? Das Schwierige daran ist, dass man beim Servieren noch immer schöne Nockerl hat, denn es kann wirklich relativ schnell passieren, dass die nach dem Herausnehmen aus dem Backofen in sich zusammenfallen und man einen mehr oder weniger 0815 Auflauf oder genauer gesagt in diesem Fall ein Soufflé. Und die Kunst ist es, die richtige Temperatur im Backofen zu erwischen und diese zur richtigen Zeit drinnen zu haben. Idealerweise bis eine ganz leicht bräunliche Schicht ist, dann hat die äußere Kruste mehr oder weniger die Kraft, das Ganze zu halten. Man kann servieren und eine Zeit lang bleibt es auch stehen, quasi idealerweise, bis man das letzte Nockerl ansticht. Wenn man das geschafft hat, dann hat man die wirklich perfekt hinbekommen. Wie schafft man es nun, dass die wirklich stabil bleiben? Eine der wichtigsten Grundregeln, die ihr dann beim Rezept im Backofen beachten müsst, ist jenes, er schaut, dass ihr die richtige Temperatur erwischt und dass ihr während der ganzen Backzeit den Backofen nicht öffnet. Denn auch nur ein kleiner Hauch der Luft von außen kann dazu führen, dass die Stabilität nicht gewahrt wird und die Nockerl fallen zusammen. Und ich kenne es von meinem Backofen, es kann durchaus schwierig sein, hier die richtige Temperatur zu erwischen, denn die meisten Backöfen, so sind wir uns ehrlich, schwanken gerne einmal bei der Temperatur und das macht das Ganze ja durchaus nicht gerade sehr einfach. Hier empfiehlt es sich dann zum Beispiel, einen Braten- oder Backofenthermometer zu verwenden, damit man so circa die benötigte Temperatur erreicht. Wer das aber nicht hat, wie ich zum Beispiel, der kann es aber auch so machen mit reinem Bauchgefühl. Hat bei mir zum Beispiel tadellos funktioniert. Gut, ich würde sagen, genug der grauen Theorie. Kommen wir gleich einmal zu den Rezepten. Ich würde vorschlagen, fangen wir mit der eigentlichen Originalrezeptur an. Den Salzburger Nockerln aus der Pfanne. Hierfür benötigen wir 5 Eiklar, 3 Eidotter, ca. 40 Gramm Kristallzucker, 20 Gramm Mehl, etwas Vanillezucker, den Abrieb einer unbehandelten Zitrone, 30 Gramm Butter und zu guter Letzt Staubzucker zum Bestreuen. Im ersten Schritt müssen wir die Eigler zu steifem Schnee verschlagen. Damit diese wirklich ganz steif wird, empfehle ich euch, vor dem Schlagen noch eine Prise Salz zum Eiklar zu geben. Das hilft dem Ganzen etwas mehr Festigkeit zu erhalten. Während man das Eiklar schlägt, wird nach und nach etwas Zucker eingearbeitet. Ist der Eischnee fertig, werden der Dotter, der Vanillezucker, der Zitronenabrieb und das Mehl sehr vorsichtig untergehoben. Also wirklich ganz fein unterziehen, damit der Schnee schön stabil bleibt. Und anschließend nimmt man eine Pfanne und erhitzt diese mit Butter. Sobald die Pfanne die Temperatur erreicht hat und die Butter geschmolzen ist, formen wir aus der Teigmasse 3 große Nocken. Diese geben wir in die Pfanne und backen das Ganze bei mäßiger Hitze unter zweimaligen Wenden heraus. Und zwar so lange, bis die Kruste schön hellbraun ist. Im Anschluss wird das Ganze noch auf einer Platte angerichtet und mit Staubzucker bestreut. Und dann wäre es fertig. Also ihr seht, an sich klingt das Rezept nicht schwer, doch die Durchführung ist alles andere. Also dieses Rezept gilt als eines der schwierigsten Rezepte der Salzburger Nockerl. Über die Jahre hinweg haben sich natürlich viele andere Rezepte gebildet, und zwar auch jene Variante im Backofen. Doch bei dieser gibt es keine wirkliche Originalvariante. Es gibt in den diversesten Kochbüchern verschiedenste Varianten, wie man sie machen kann. Eine Variante zum Beispiel wäre, das Ganze aus Mürbeteig zu machen. Aus dem Mürbeteig werden Nockerl geformt. Die ganzen werden dann in heißer Milch kurz gegart und aufgekocht. Und diese Masse schichtet man im Anschluss in eine Auflaufform und überbackt das Ganze noch im Backofen. Die Variante, die ich euch nun vorstellen möchte, hat durchaus etwas mit dem Original aus der Pfanne zu tun, doch wurde sie mit einigen weiteren Zutaten, wie soll man sagen, verfeinert. Original oder nicht original ist meiner Meinung nach jetzt doch egal. Das reimt sich sogar, das war jetzt ehrlich gesagt nicht beabsichtigt. Was ich eigentlich sagen wollte, es ist egal, ob es jetzt original ist oder nicht. Wichtig, sie gelingen uns und sie schmecken gut und man kann seine Gäste, seine Familie mit einem wunderbaren, leichten, also leicht von der Masse her, süßen Dessert verführen. Das ist doch das Hauptziel, was wir haben, wenn wir kochen, oder? Kommen wir mal zu den Zutaten. Für meine Variante der Salzburger Nockerl benötigen wir eine Vanilleschote, ca. 30 Gramm Butter, 2 Esslöffel Schlagobers, 2 Esslöffel Milch, 5 Eiweiß, eine Prise Salz, 100 Gramm Kristallzucker, 3 Eigelb, 50 Gramm Staubzucker und zu guter Letzt noch 20 Gramm Speisestärke. Zunächst einmal müssen wir unseren Backofen vorheizen und hier sollte man schauen, dass man ca. 200 Grad Ober-Unterhitze erreicht. Wie bereits schon öfters erwähnt, bei Heißluft reduziert er das Ganze um ca. 20 Grad. Damit es auch wirklich funktioniert, würde ich persönlich, aber ehrlich gesagt, Ober- und Unterhitze empfehlen. Ich habe so gemacht und es hat wirklich wunderbar funktioniert. Haben wir mal den Ofen eingeschaltet, können wir uns mal der Vanilleschote widmen. Und zwar wird diese mal der Länge nach halbiert und im Anschluss kratzen wir das Vanillemark heraus. Immer schön mit dem Messerrücken das Vanillemark herauskratzen, das sind diese kleinen schwarzen Pünktelchen. Und das Ganze vermischen wir dann mit der Butter, dem Schlagobers und der Milch. Es wird fein durchgerührt, das Ganze hitzen wir und im Anschluss leeren wir es in eine feuerfeste Auflaufform. Nun nehmen wir die Eiweiße und wie bereits beim Pfannengericht erzählt, geben wir eine Prise Salz hinzu, damit der Eischnee fester wird. Tja, jetzt habe ich schon vorab verraten, wir machen Eischnee daraus. Und auch hier werden wir nach und nach den Zucker einarbeiten, damit wir einen schönen süßen Eischnee erhalten. Nun nehmen wir unsere 3 Eigelb und den Staubzucker und das Ganze schlagen wir zu einer schönen cremigen Masse. Im Anschluss rühren wir diese Masse ganz, ganz vorsichtig unter unseren Eischnee. Wirklich ganz vorsichtig, am besten nehmt ihr hierfür einen Teigspatel, denn mit dem geht's einfach am besten. Würde man das Ganze zu schnell und zu fest machen, zum Beispiel mit einem Mixer, hätte man das Problem, dass der Eischnee zusammenfällt und dann, ja, wird das Gericht nicht so wirklich funktionieren. Nun nehmen wir die Speisestärke und sieben diese ganz fein unter die Eischneemasse. Und auch hier wieder ganz langsam und dezent unterheben, damit der Schnee ja nicht zusammenfällt. Nun nehmen wir einen Teigschaber oder einen ganz großen Löffel und formen 3 Nocken. Und diese Nocken setzen wir auf die bereits flüssige Masse in unserer Auflaufform. Danach schieben wir das Ganze bei mittlerer Schiene. Das ist auch wieder wichtig, damit relativ gleichmäßig die Temperatur von oben und unten kommt, in unseren Backofen hinein. Und dort wird es für ca. 10 bis 12 Minuten verweilen. Das Ganze sollte dann zu gegen Ende so schön eine goldbraune Farbe erhalten. Im Anschluss wird es noch mit etwas Puderzucker bestreut und dann können wir es im Grunde auch schon servieren. Und dann sollten wir, wenn alles gut geht, der Backofen die richtige Temperatur hatte, wunderbar goldbraune Salzburger Nockerl erhalten, die ein wunderbar weiches, süßes, verführerisches Innenleben haben. Ein echt tolles Dessert, das ich wirklich nur jedem nahelegen kann. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht nicht so leicht, weil ich ja immer wieder gesagt habe, wir müssen aufpassen. Aber ich empfehle euch, probiert es aus. Wenn es mal schief geht, auch kein Problem. Dann probiert man es einfach noch einmal aus. Denn auch wenn das Ganze in sich zusammenfällt, so könnt ihr mir glauben, schmeckt es immer noch wunderbar. Wer möchte, kann dazu auch noch gerne eine Vanillesoße servieren, was meiner Meinung nach auch passen würde, aber nicht original ist, wie auch die Vanillesoße, wäre zum Beispiel ein Zwetschgen- oder Marillenröster. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge wieder ein wunderbares, süßes Gericht vorstellen und habe euch gleichzeitig animiert, euch über diese Salzburger Köstlichkeit drüber zu trauen, sie mal selbst zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid und wünsche bis dahin viel Spaß beim Nachkochen. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.